Einen schönen guten Abend, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute zunächst über die Lage am Golf sprechen wollen. Aber auch, und da geht der Blick zu Jana Poliarin, aber auch über unsere Lage, die Lage der Europäer. Und genau zu dieser Lage hat sie vor einiger Zeit schon, deutlich vor dem Krieg jedenfalls, einen eindringlichen Appell veröffentlicht. Wer verteidigt Europa? Ein wichtiges Buch, sagt der berühmte britische Historiker Timothy Garton Ash, weil er, ich zitiere, Jana Poliarin für eine führende Vertreterin einer neuen Generation außenpolitischer Denker hält, auf die man hören sollte. Was also meint sie, wenn sie sagt, aus der Geschichte am Golf kommen wir militärisch wahrscheinlich nie wieder richtig raus? Und das hat was mit genau der Meerenge zu tun, über die gerade alle sprechen. Warum glaubt sie das? Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, und was ist die politische Dimension? Adis Ahmetovic ist heute bei uns, der außenpolitische Sprecher der SPD, der offenbar früh geahnt hat, was die Konsequenz aus alledem sein könnte. Trump, sagte er schon vor Wochen im Bundestag, Trump liefert Putin nachträglich im Grunde eine perfekte Rechtfertigung für dessen Angriff auf die Ukraine. Trotzdem sollten wir, finde ich, über eine Feinheit sprechen, die im allgemeinen Getöse gerade ein bisschen untergeht. Wenn die SPD, wenn die gesamte Regierung sagt, wir werden uns nicht an diesem Krieg beteiligen, egal wie es jetzt weitergeht, dann mag das vielleicht so kommen. Aber stimmt auch der zweite Satz, der gerade so häufig von der Regierung vorgetragen wird, nämlich der Satz, dieser Krieg ist nicht unser Krieg. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Markus Frohnmeier ist ebenfalls bei uns außenpolitischer Sprecher der AfD. Und der Satz vom Krieg, der nicht unser Krieg ist, ist interessanterweise exakt so gerade auch aus der AfD zu hören. Wobei man präzisieren muss, aus Teilen der AfD, während sich nämlich sein Parteichef Tino Chrupalla hier bei einem Besuch kürzlich in der Sendung dazu hinreißen ließ, Trump einen Kriegspräsidenten zu nennen, der sich an Kriegsverbrechen beteilige, wenn Bomben auf Entsalzungsanlagen und Mädchenschulen fielen, sagt er selbst, es steht mir nicht zu, die Innenpolitik der Amerikaner zu bewerten. Und überhaupt hält er es für eine seltsame deutsche Idee, ständig öffentlich darüber zu reden, was für ein böser Mensch Donald Trump doch angeblich sei. Das wiederum ist für Beobachter interessant, denn Markus Frohnmeier, dem immer wieder eine große Nähe zu Russland nachgesagt wurde, sucht plötzlich auffallend oft die Nähe zu Trumps MAGA-Lager. Woher also dieser Sinneswandel? Darüber wollen wir gleich sprechen. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Das ist genau die Frage, die man auch Friedrich Schindler stellen muss, einem intimen Kenner der AfD, der im vergangenen Oktober, glaube ich, war es schon, ein viel besprochenes, wirklich gutes Buch über den, Zitat, gefährlichen Vordenker der AfD, so nennt er ihn, Björn Höcke, veröffentlicht hat. Es gibt, sagt er, viele Widersprüchlichkeiten in der Außenpolitik dieser Partei. Dazu gehört auch, dass jemand wie Chrupalla zwar unter großem Applaus fordert, die amerikanischen Soldaten endlich aus Deutschland abzuziehen und Trump einen Kriegspräsidenten zu nennen. Im Zusammenhang mit Putin allerdings, sagt Friedrich Schindler, ist ihm dieses Wort noch nie über die Lippen gekommen. Und die Frage ist, warum ist das so? Herzlich willkommen, freue mich sehr. Schönen guten Abend in die Runde. Frau Poliarin, vielleicht die erste Frage an Sie. Da ist ja die Apokalypse angedroht worden vor wenigen Tagen und immer wieder. Dann dieser spektakuläre Rückzieher, 14 Tage Waffenruhe, wenn die Straße von Hormuz geöffnet wird. Was ist das Resultat dieser vorläufigen Einigung für Sie? Wie lesen Sie das? Also wenn es so kommt, wie ich befürchte, dann ist das ein strategischer Gewinn für den Iran und eine Niederlage für die Vereinigten Staaten. Allerdings, auch wenn es gerade ganz anders verkauft wird. Auch wenn es gerade ganz anders verkauft wird. Allerdings lehne ich mich damit auch ein bisschen weit aus dem Fenster. Es ist wahnsinnig viel im Fluss. Wir wissen nicht, wie diese Verhandlungen jetzt konkret weitergehen, ob die überhaupt über die Dauer von 2 Wochen stattfinden oder ob vorher alles schon wieder zusammenbricht. Präsident Trump hat in der Vergangenheit oft eine Sache gesagt und am nächsten Tag das Gegenteil. Mal fand er keinen Ansprechpartner im Iran, mal hat er schon vorher gesagt, die Gespräche laufen super, mal hat er gesagt, der Krieg steht kurz vor dem Ende, dann wiederum ging es um Wochen, die man den Krieg noch führen wolle. Also wir leben einfach in einer Zeit großer Unsicherheit. Ich muss Sie mal fragen, als jemand, der sich so viel mit strategischen Fragen auch beschäftigt, Sie haben von Anfang an gesagt, es kann nur eine diplomatische Lösung geben. Mit anderen Worten, Sie waren von Anfang an davon überzeugt, dass das ein großer Bluff ist, wenn er sagt, wir werden da eine ganze Zivilisation auslöschen. Ich habe das zumindest so eingeschätzt. Ich hätte mich natürlich auch, warum? Auch irren können. Weil der Iran mit der Straße von Hormuz einen Druckpunkt gefunden hat, mit dem er die USA enorm unter Druck setzt. Mhm. Die Straße von Hormuz ist militärisch nur unter extrem hohen Kosten zu öffnen. Die Amerikaner sind dazu nicht bereit. Die amerikanische Bevölkerung ist auch gar nicht darauf vorbereitet worden, diese Kosten zu tragen. Mhm. Wenn sich das Regime im Iran nicht ändert und auch wenn Trump sagt, das sei schon passiert, ist das de facto nicht der Fall. Wir leben immer noch mit demselben Regime. Mhm. Jetzt heißt Khamenei einfach, hat einen anderen Vornamen. Dann kann man diese Straße militärisch nicht öffnen, beziehungsweise wenn man sie öffnete, müsste man eine dauerhafte Präsenz da etablieren. Es ist nicht was, wo man schnell rein, raus und dann ist die Sache erledigt. Das heißt, der Iran hat einen Druckpunkt gefunden und hat das Gefühl, dass der Iran am längeren Hebel sitzt und die Zeit hat, weil jeden Tag, in dem diese Straße geschlossen ist, steigt quasi der Preis für die Welt, für die Weltwirtschaft, was die Energieversorgung betrifft, was Nahrungsmittelsicherheit Düngemittel betrifft. Und so weiter, ja. Das heißt, Sie glauben, wir werden nie wieder zu der Situation vor dem Krieg zurückkehren? Was bedeutet das alles? Nie wieder ist vielleicht ein bisschen eine starke Aussage, aber ich denke, dass ich jetzt, dass wir nicht einfach schnell die Uhr zurückdrehen können. Der Iran ist sich bewusst, was er da für einen Hebel gefunden hat und ist definitiv nicht bereit, diesen Hebel schnell wieder aufzugeben. Sondern der Plan scheint ja zu sein, diesen Zugang, die Kontrolle über die Straße jetzt zu monetarisieren und sich so wieder neu aufzubauen als Staat, die Proxys weiter zu finanzieren und daraus eben Gewinn zu schlagen. Und ihn davon abzubringen, ist einfach enorm schwierig und militärisch meines Erachtens momentan absolut nicht in den Karten. Niemand will das. Wenn es dem Iran tatsächlich gelingen sollte, langfristig die Straße von Hormuz zu kontrollieren, dann wäre das natürlich ein Gewinn für das iranische Regime. Andererseits wurde das Regime ja aber auch geschwächt in diesem Krieg. Das muss man ja auch sagen. Gerade in den ersten Wochen gab es ja schon auch gezielte Militärschläge, auch präzise, auch gegen bestimmte Machthaber, auch gegen Raketenanlagen und gegen Atomanlagen. Also dadurch wurde das natürlich interessant, dass Sie diese Formulierung benutzen. Präzise Schläge. Vollmeier hat das irgendwo auch gesagt. Würden Sie die Formulierung heute noch wiederholen? Ich glaube, das muss man ja immer so einordnen, wann wurde es gesagt. Und Herr Schindler und ich haben wahrscheinlich nicht häufig dieselbe Meinung, aber da würde ich ihm jetzt an der Stelle auch zustimmen. Zu Beginn war es ja schon so, dass hier gezielt die iranische Führung ausgeschaltet worden ist. Und das ist etwas, was wir von amerikanischen Interventionen in der Vergangenheit so nicht kannten. Wir haben das in Venezuela zum ersten Mal erlebt und dann auch zu Beginn dieser Auseinandersetzung, dass mit relativ präzisen Schlägen die Führung ausgeschaltet worden ist. Mhm. Vergleichen Sie das mal mit dem Irakkrieg. Ja? Da gab es Flächenbombardements und da gab es viele Hunderttausende zivile Tote. In Kriegen lässt sich sowas bedauerlicherweise niemals gänzlich verhindern. Aber man kann da schon einen qualitativen Unterschied feststellen. Der weitere Verlauf dieser Auseinandersetzung ist aber natürlich dann auch differenzierter zu bewerten. Ich habe auch über die ersten Wochen ja gesprochen, was Trump da jetzt angekündigt hat. Das sind natürlich die Drohungen von schweren Kriegsverbrechen. Die ersten Wochen, in den ersten Tagen haben die aus Versehen offenbar eine Mädchenschule bombardiert. Da sind 200 kleine Kinder gestorben. Keine Frage. Da kann man doch nicht sagen, das ist ein präzise, chirurgisch sauberer Schlag. Wenn man mit Leuten wie Frederik Pleitgen zum Beispiel spricht, der einer der wenigen Kriegsreporter war, die vor Ort auch waren, der sagt, das war die gefährlichste Situation, mit die gefährlichste Situation, die er als Kriegsreporter, und er hat viel erlebt, jemals erlebt hat, weil es keinen Ort gab in der Stadt, in dem du sicher warst. Und wir haben uns nach der Sendung noch lange darüber unterhalten und er sagte, stell dir einfach vor, da fallen 2000 Kilo Bomben drauf. 2 Tonnen Bomben, um eine Polizeistation zu treffen oder irgendein Gebäude der Revolutionsgarden. Dann fliegt in der Umgebung dieses Gebäudes alles mit in die Luft. Ist doch nicht präzise. Das ist eine Situation, mit der beispielsweise die Nachbarn des Irans immer wieder zu rechnen haben. Denken Sie beispielsweise an Israel. Alles d'accord, macht's aber nicht besser. Ich habe so den Eindruck, dass manchmal ein Stück weit verniedlicht wird, wie dieses Regime in den letzten Jahren... Wie dieses Regime in den letzten Jahren auch Nachbarländer attackiert. Ich verniedliche nichts. Gut, dann sind wir uns da ja einig an der Stelle. Wir sind uns da nicht einig, wenn es um die Legende der vermeintlich präzisen Angriffe geht. Ich habe gesagt, dass es in den ersten Wochen auch präzise Schläge gab gegen Atomanlagen und Raketenanlagen und Machthaber. Das schließt nicht... Absolut, habe ich nicht ausgeschlossen, dass es da auch andere Schläge sozusagen gab. Und das passt natürlich auch zu Trump, der jetzt wieder gezeigt hat, ja auch, dass er natürlich ein Mann der Regellosigkeit ist. Was er da angekündigt hat und mit was er da gedroht hat, sind ja schwere. Also einmal Frau Polyarin und dann darf die SPD. Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche, aber ich versuche die ganze Zeit da schon reinzukommen, weil ich finde, dass Sie beide wirklich einen Fehler in der Analyse machen, wenn Sie nur auf den Anfang schauen und sagen, naja, Trump hat es da geschafft, wie in Venezuela auch oder wie im Iran 2025, am Anfang schnell militärische Fakten zu schaffen, rein Ziel erreicht. Aber er ist ja dann eben nicht wieder rausgegangen, sondern er hängt ja jetzt nun fest im Iran und es ist überhaupt nicht aber absehbar. Da waren wir ja noch nicht. Darf ich bitte einmal auch, ich möchte einmal bitte ausreden, dass es ist absolut nicht absehbar, wie die USA da jetzt gesichtswahrend wieder rauskommen, wenn jetzt diese Verhandlungen scheitern. Trump ist meines Erachtens eigentlich nicht dazu bereit, eine dauerhafte amerikanische Präsenz im Iran zu errichten. Die Kriegsziele, die die USA ausgegeben haben, haben sich im Laufe der letzten Wochen immer wieder verändert. Trump hat sich regelmäßig gegen selbst widersprochen. Und zu sagen, dass es ein Erfolg war, ich gebe Ihnen recht. Ich gebe Ihnen recht, beiden recht. Was wir sehen ist, die Marine ist zerstört. Wir sehen, das Raketenprogramm ist maßgeblich betroffen. Wir sehen, die Luftabwehr des Iran ist geschwächt. Wir sehen, das Nuklearprogramm ist zurückgeworfen. Aber es sind ja alles taktische Dinge. Solange Sie das Regime haben, was quasi unverändert da an der Regierung ist und so das Regime jetzt offensichtlich auch eine Möglichkeit finden möchte, wieder zu Geld zu kommen und sich neu aufzustellen, dann kann das Raketenprogramm wieder aufbauen. Das Nuklearprogramm mag zurückgeworfen sein. Die 400 Kilogramm hoch angereichertes Uran sind immer noch im Land. Es gibt eben keinen Regime-Change. Der Iran ist ganz offensichtlich, und wir sehen das dieser Tage, noch in der Lage, die gesamte Golfregion zu treffen, diese Pipeline in Saudi-Arabien zu zerstören. Also ich finde, strategisch... Das Gasfeld der Kataris zu zerstören. Ja, aber Entschuldigung, Sie legen uns beiden, oder ich will nicht für Sie sprechen, aber was in den Mund. Wir wurden gerade nach der Bewertung in den ersten Tagen gefragt. Und ich schließe mich im weiteren Verlauf eben an, was Sie gerade geschildert haben. Ich habe ja hier nicht gesagt, dass diese Operation ein Erfolg war. Es sah aber zumindest zunächst so aus, indem hier relativ schnell... Und verhältnismäßig präzise, Herr Lanz, Sie können in einem Krieg, in einer Auseinandersetzung niemals die Zivilbevölkerung verschonen. Herr Frommer, ich will mich darüber gar nicht mit Ihnen streiten. Aber ich will es nur ganz kurz zu Ende bringen. Sie sollten auch keine Wortklauerei machen. Natürlich, aber so fühlt es sich an. Niemand hat auch nach den ersten Tagen gefragt. Genau, ich will nur sagen, im weiteren Verlauf müssen wir immer, insbesondere als deutsche Politiker, uns dann auch überlegen, was bedeutet, was da passiert ist für Deutschland. Es ist nicht im deutschen Interesse, dass wir hier eine dauerhafte Auseinandersetzung haben, einen regionalen Flächenbrand, den Sie hier auch gerade beschrieben haben, massiv steigende Energiepreise, eine geschlossene oder gesperrte Straße von Hormuz, die vielleicht zukünftig dann sogar taxiert wird quasi. Die war ja nicht gesperrt, also nicht zu Beginn. Nein, also das ist ja quasi Resultat des Krieges, dass diese Straße jetzt gesperrt ist. Das ist nicht im deutschen Interesse, was momentan dort stattfindet. Das ist alles nicht im deutschen Interesse. Absolut. Aber die Frage ist ja, wo liegt denn die Existenz des iranischen Regimes? Ist übrigens auch nicht im deutschen Interesse. Das iranische Regime, das auch den Terror nach Europa und auch nach Deutschland exportiert, auch in Deutschland Terroranschläge versucht hat zu begehen und islamistische Netzwerke unterstützt und iranische Oppositionelle und Exil-Iraner ausspäht und bedroht und ja, sie mit dem Tod bedroht. All das ist auch nicht im deutschen Interesse, wenn Sie sagen, es ist nicht im deutschen Interesse, dass dieser Krieg fortgesetzt wird und da auch auf Fluchtbewegungen verweisen und so weiter, dann müssten Sie auch erwähnen, dass natürlich auch der Iran mitverantwortlich ist für Fluchtbewegungen, indem er Terrororganisationen unterstützt. Ich würde gerne einmal Herrn Akhmetovic hören. Die SPD, das ist aufgefallen, hatte da immer eine sehr klare Haltung. Und ich habe das eben gerade zitiert, das, was Sie da vorgetragen haben, schon zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt. Das fand ich ganz bemerkenswert. Was hat Sie zu dieser Einschätzung gebracht? Zuallererst bin ich ein bisschen irritiert über die Romantisierung dieses Krieges am Anfang. Und ich möchte das auch sehr, sehr deutlich sagen, dieser Krieg war, ist und bleibt falsch. Donald Trump hat sich verkalkuliert und verzockt, das sehen wir jetzt sehr deutlich. Und er hat nichts hinbekommen, außer der gesamten Weltwirtschaft zu schaden, Zivilbevölkerungen zu schaden, mehr millionenfache Vertreibung. Und er hat es geschafft, letztendlich ein westliches Bündnis, eine westliche Allianz kurz vor den Abgrund zu treiben, weil er sich nicht an Absprachen hält bzw. niemanden einbezieht. Wieso habe ich am 28. Februar so deutlich argumentiert, wie ich das getan habe? Dieser Angriff Sie haben damals sinngemäß gesagt, Trump liefert sozusagen im Nachhinein Putin die perfekte Begründung. Nicht nur das, aber auch, weil das ein Krieg ist ohne Recht und Ziel. Mir sind bis heute klare Ziele der US-Administration nicht bekannt. Jedes Administrationsmitglied sagt jeden Tag etwas anderes. Und gleichzeitig ist es ja nicht nur ein US-Angriff auf den Iran, sondern auch ein Angriff Netanjahus auf den Iran. Das heißt, beide Länder haben gemeinsam den Iran angegriffen. Mir sind auch noch bis heute nicht klar, welche gemeinsamen Ziele beide Staatschefs haben, weil es keine gemeinsamen Ziele gibt, die kohärent sind, sondern die sind in Divergenz zueinander. All das hat mir schon sehr früh und nicht erst im Irankrieg, sondern auch eine Situation in Gaza, die Situation im Süden Syriens, die Situation in der Westbank, die Situation in Ostjerusalem, die Situation in Venezuela, die Situation in Kuba, zeigt mir alles, dass das, was da gerade passiert, nicht im Sinne des Gemeinwohls ist, sondern all das immer aus der Perspektive eines Business Cases geführt wird. Das heißt, Donald Trump macht Außen- und Sicherheitspolitik und Verteidigungspolitik aus der Perspektive der reinen Ökonomie. Ausschließlich das. Und diese Art von Außen- und Sicherheitspolitik, und ich bin deutscher Bundestagsabgeordneter, ich habe auf diese Verfassung geschworen, ein Amt abgelegt, im Interesse unseres Volkes muss ich handeln. Und all das widerspricht deutschem Interesse. Und ja, das sage ich, ohne gleichzeitig das Mullah-Regime irgendwie zu relativieren wollen. Das ist ein Terrorregime. Ich komme aus Hannover, da gibt es eine Philosophin, die heißt Hannah Arendt, die sagte was sehr Kluges. Wenn eine Regierung Gewalt anwenden muss, um Macht zu erhalten, hat es sich delegitimiert. Und ich sehe dieses Regime auch delegitimiert. Aber zu verhandeln bis zum 27. Februar und über Nacht am 28. Februar anzugreifen, war falsch und bleibt falsch. Und ich möchte, dass die Bundesregierung sehr deutlich sagt, das ist ein illegaler Krieg. Sie möchten das, aber sie tut es nicht. Warum tut sie es nicht? Das hat, also ich bin Parlamentarier, deshalb will ja, ich... Ja, aber es ist ja schon interessant. Man spürt ja den Riss, der da durch die Regierung geht. Ich würde nicht einen Riss sagen, sondern es hat doch. Jetzt... Ich würd nicht von Riss sprechen, wenn sich nur einmal ausführen. Ich würde nicht von Riss sprechen, sondern es gibt unterschiedliche Funktionen. Es gibt die Funktion der Regierung, die jeden Tag mit einem Donald Trump verhandeln muss. Und da muss man sich natürlich strategische Spielräume offen halten. Da habe ich ein wenig Verständnis für. Hatte ich bei Venezuela... aber in der Frage von dem Krieg im Iran sieht jeder einzelne Völkerrechtsler, jeder im deutschsprachigen Raum, sogar der Bundespräsident. Der wissenschaftliche Dienst. Der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages und seit dem 28. Februar 2026. Es gibt zwei prominente Völkerrechtler, die das anders sehen, aber im Großen und Ganzen. Die große Mehrheit der deutschsprachigen Völkerrechtlerinnen und Völkerrechtler sieht das so, der wissenschaftliche Dienst, der Bundespräsident, dass dieser Krieg ein Völkerrechtsbruch ist. Und deshalb, glaube ich, wäre es schon angebracht, wenn uns unser Verfassungsrecht, Artikel 24 Absatz 1, Achtung und Wahrung des Völkerrechts, wichtig ist, weil daraus leitet sich ja auch für uns etwas ab. Wir erklären der deutschen Bevölkerung und der europäischen Bevölkerung seit 4 Jahren, warum wir tagtäglich an der Seite der Ukraine stehen. Und das ist wichtig, dass wir das tun. Weil wir sagen, völkerrechtswidriger Angriffskrieg Russlands. Und wir dürfen das Völkerrecht nicht beliebig verwenden. Das heißt, es passt uns nur dann, wenn der Angreifer uns sympathisch ist. Und das macht die ganze Situation gefährlich, unglaubwürdig und nimmt uns Handlungsspielraum. Das kann man jetzt aber so nicht stehen lassen. Also einmal glaube ich, dass man sich schon bewusst machen muss, dass Ihr Bundeskanzler, Sie sind Teil dieser Regierung, der Regierungskoalition, ich glaube, wenige Tage nach den amerikanischen Schlägen auf den Iran mitgeteilt hat, die Tage des Regimes seien gezählt. Also die Regierung, die Bundesregierung und der Bundeskanzler Merz war dort voll mit dabei. Wir wissen übrigens aus Quellen des Auswärtigen Amtes, dass jetzt in Berlin beispielsweise Treffen mit dem Gesandten stattgefunden haben und dass dort beispielsweise ihre Regierung sich als Vermittler angeboten hat, was von der iranischen Seite abgelehnt wurde. Wir wissen auch, dass man jetzt mehr oder weniger zutiefst bedauert, dass man sich so früh aus der Deckung gewagt hat gegenüber dem Iran. Und ich glaube, das, was Sie sagen, muss man auch noch mal prüfen. Meiner Kenntnis nach, ich habe ja auch eine Anfrage dazu gestellt, ist sich der wissenschaftliche Dienst, die Bundesregierung, der Bundeskanzler und auch der frühere Außenminister und heute Bundespräsident in der Bewertung, ob es sich um ein völkerrechtswidriges Vorgehen handelt, nicht ganz so einig. Sie wollen keine genaue Einschätzung dazu treffen. Es gibt mehr oder weniger Herr Frohmer, ist es also so eine Art in Ihren Augen Pro oder nicht? Und es gibt eine Pro- und Kontra-Bewertung davon. Wie sehen Sie es denn? Die Parteispitze ist da sehr klar, wenn ich richtig informiert bin darüber. Sie sagt, es ist illegal. Ich bin hier ganz klar der Meinung, ich komme ja nicht aus dem Völkerrecht wie Frau Baerbock beispielsweise, dass wenn ein Bundeskanzler, eine Bundesregierung und auch ein Bundespräsident und der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages nicht in der Lage ist, eine abschließende Einschätzung zu treffen, ich mir das an der Stelle auch nicht anmaßen würde. Herr Vollmeier, nein, so kommen wir jetzt hier nicht raus. Dann lese ich Ihnen einen Satz vor. Gerne. Ich bin kein irgendwie linker Woker, der an regelbasierte Ordnung glaubt und die zur heiligen Kuh erklärt. Völkerrecht Zitat ist... Zitat Ende. Markus, Sie wissen, von wem der Satz ist, ne? Völkerrecht ist... Ist Ihr Satz. Das weiß ich. Völkerrecht ist momentan Recht ohne Macht. Das haben wir gesehen in den letzten... Das ist ja was anderes. Das haben wir in den letzten Wochen und Monaten gesehen. Von meiner unbestritten haben Sie einen Punkt. Dass es immer sehr subjektiv zur Anwendung kam und es fehlt an Institutionen, die Völkerrecht dann eben auch nachhaltig noch mal, und durchsetzen. Nochmal, einfache Frage. Sie haben Rechtswissenschaften studiert. Ist das völkerrechtswidrig oder nicht? Das ist eine Einschätzung, die ich im Moment nicht leisten kann. Wenn sie weder die Bundesregierung leistet, der wissenschaftliche Dienst haben dort, und andere. Okay, frage ich sie noch ich kann anders. Ihnen aber eines dazu sagen. Wenn zivile Infrastruktur beispielsweise angegriffen werden würde, wie angekündigt, dann würde es sich tatsächlich um Kriegsverbrechen handeln. Wurde schon. Und das ist etwas, was ich... Genau, aber es wurde jetzt angekündigt, im Rahmen der Verhandlungen als Druckmittel, wie man vielleicht jetzt bewerten könnte, eine ganze Zivilisation auszulöschen. Waren das, Herr Frohnmeier, waren das dann Kriegsverbrechen? Bitte? Waren das Kriegsverbrechen? Wenn Sie zivile Infrastruktur zerstören, dann handelt es sich um Kriegsverbrechen. Waren das dann Kriegsverbrechen? Nicht wenn. Ohne das, wenn. Keine, wenn Sie kein das Konditionalsatz. Auf der russischen Seite so qualifizieren, dann auch auf der anderen. Da muss man schon konsequent sein. Es wurden Brücken zerstört, es wurde eine Mädchenschule zerstört. Ja. Und das sind nichts anderes als Kriegsverbrechen. So ein 400 Schulen, soweit ich das Universitäten weiß. Universitäten zerstört. Viel mehr. Alles Mögliche. Sind das Kriegsverbrechen demzufolge? Das hatte ich gerade gesagt. Mhm. Das haben Sie nicht gesagt. Sie haben gesagt, wenn, dann. Ich frage noch mal nach Ihrer persönlichen Einschätzung. Ist das völkerrechtswidrig, was da passiert ist? Das Völkerrecht ist da völlig klar. Wenn Sie zivile Infrastruktur attackieren, dann handelt es sich um Aktionen, die nicht vom Völkerrecht gedeckt sind, um Kriegsverbrechen. Ja. Mhm. Vielleicht schauen wir uns mal an, wie Ihr Parteichef Vitino Kopalla darauf hier geantwortet hat, weil es interessant ist, irgendwie diesen Riss mal zu dokumentieren, der offenbar da quer da durch die... Da gibt es keinen Riss. Bei der Bundesregierung und bei der SPD gibt es offenbar einen Riss. Es gibt dort einen Riss, aber den gibt es auch bei Ihnen. Schauen Sie sich das einmal an und dann reden wir noch mal darüber, was ein Riss ist. Ja, es sind schon sehr besorgniserregende Bilder, die man dort sieht. Und das treibt einen natürlich auch um. Wenn man sieht, das ist jetzt der zweite große Krieg oder vielleicht sogar der größere Krieg, der im Nahen Osten jetzt stattfindet, neben der Ukraine. Und natürlich auch die Gefahr sieht, dass es sich eventuell zu einem dritten Weltkrieg ausweiten könnte. Und ich sehe bei diesen ganzen völkerrechtswidrigen Krieg, das ist es, keine Exit-Strategie, überhaupt keine Strategie, was man eigentlich bezwecken will. Will man einen Regime-Change erzeugen? Das sehe ich einfach nicht. Mhm. Und das können ja die Amerikaner und die Israelis selbst nicht sagen. Und teilweise widersprechen sie sich ja auch. Sie haben in dem Zusammenhang gesagt, diese chirurgische Kriegsführung kann man deutlich in Frage stellen, wenn man iranische Mädchenschulen trifft. So ist es. Oder wenn man Wasserentsalzungsanlagen trifft. Das hat dann nichts mehr mit chirurgischer Kriegsführung zu tun. Das sind Kriegsverbrechen, natürlich. Hat er recht? Ich glaube, dass wir in Nuancen die Dinge unterschiedlich bewerten. Aber im Kern vereint uns, und das geht durch die ganze Partei, eine Sache. Nämlich, dass wir von Deutschland aus denken. Wir sagen ganz klar, es ist nicht im deutschen Interesse, wenn dort ein Flächenbrand weiterhin besteht. Es ist nicht im deutschen Interesse. Sie merken es ja selber. Lassen Sie mich kurz den Satz zu Ende ausführen. Es ist nicht im deutschen Interesse, wenn wir Migrationsbewegungen haben. Ich stelle eine simple Frage. Versuchen Sie bitte einfach nur auf die Frage zu antworten. Nein, es gibt manchmal nicht die simple Antwort auf komplexere Fragen. Da müssen Sie mir schon selber die Möglichkeit geben, so zu antworten, wie ich antworten möchte. Es geht um die simple Frage, ob Kopalla recht hat oder nicht. Er hat recht, wenn er sagt, dass es nicht im deutschen Interesse ist, dass dieser Krieg stattfindet. In seiner Bewertung, wenn es um zivile Infrastruktur geht, dass die Zerstörung ziviler Infrastruktur ein Kriegsverbrechen ist, dann hat er natürlich recht. Warum fällt Ihnen die Antwort da so schwer? Das tut sie doch gar nicht. Nochmal also, dieser Satz. Ich bin kein irgendwie linker Woker, der an regelbasierte Ordnung glaubt und die zur heiligen Kuh erklärt. Ist demzufolge Tino Chrupalla dann ein linker Woker? Ist das ein Hippie? Nein, das habe ich nicht gesagt und das meine ich damit auch nicht. Ich verstehe auch nicht, was Sie mir damit quasi gerade in den Mund legen wollen. Das kriegt Chrupalla, ja jeder mit. Ich lege Ihnen gar nichts in den Mund. Das ist seine Haltung. Und ich frage Sie, ob das in irgendeiner Form konsistent ist, was er da sagt. Sie haben quasi dieses Zitat genommen und gar nicht in einen Kontext gestellt. Da ging es grundsätzlich um die Frage, wie heutzutage, wenn beispielsweise die internationale Ordnung immer stärker die regelbasierte ausgehöhlt wird, diese zu bewerten ist. Mhm. Und Fakt ist, dass wir in Deutschland, aber auch in Europa in den letzten Jahrzehnten erlebt haben, dass die quasi internationale Ordnung, die regelbasierte, wie so eine Art heilige Kuh vor sich hergetragen wurde. Und ich habe es vorhin zu Ihnen gesagt, es handelt sich leider um Recht ohne Macht. Und darum muss man darüber nachdenken, wie man überhaupt heutzutage noch mit diesem Recht ohne Macht in der Lage ist, zu hantieren. Das war in dem Kontext als Aussage getroffen worden. Okay. Und das halte ich auch für richtig. Okay. Ansonsten würden viele Dinge heutzutage anders bewertet werden müssen und auch Konsequenzen haben. Darf ich noch mal was vorlesen? Die AfD bekennt sich zu den Grundsätzen des Völkerrechts, insbesondere der Charta der Vereinten Nationen. Die AfD stimmt im Geiste des Vertrages von Helsinki dafür, dass sich kein Land in die inneren Angelegenheiten eines anderen einmischen darf. Steht so in Ihrem Wahlprogramm 2025. Ist das linker Woka-Hippie-Kult oder was ist das? Nein, das ist auf der einen Seite natürlich unser Programm mit der Hoffnung verbunden, dass es sich um Recht mit Macht handelt. Aber Entschuldigung, wir müssen ja auch in der Lage sein, die Realität zur Kenntnis zu nehmen. Und Sie können natürlich, das tue ich auch sagen, das sage ich auch, dass Völkerrecht wichtig ist und dass sich eine regelbasierte Ordnung auch durchsetzen sollte. Aber ich muss doch zur Kenntnis nehmen, wenn ich mit offenen Augen durch diese Welt gehe, dass es eben momentan nicht der Fall ist. Herr Lanz, wissen Sie, was interessant ist? Die Frage kann Herr Frohnmaier auch gar nicht hier beantworten. Ja, doch. Wissen Sie, warum es nicht geht? Sie wissen es am besten, weil es natürlich den engsten Draht zur Magerbewegung gibt. Wenn man diesen Krieg als völkerrechtswidrig bezeichnen würde, wären natürlich einige Verbindungen, die Sie haben in dieser Magerbewegung, die ja bekannterweise sehr tief sind, würde man die ja aufrütteln. Das heißt, man würde sich quasi einen engen Freund kaputt machen. Und zweitens, aber diese Antwort, aber der zweite Punkt, der ist noch viel interessanter, glaube ich, und weil es zum selben Ergebnis führt. Man kann auf diesen Krieg aus zweierlei Brillen gucken. Einmal aus diesen prinzipientreuen, wertegeleiteten Außenpolitik und einmal aus der interessensgeleiteten, realistischen, dieser harten Außenpolitik. Und egal, wie ich auf diesen Krieg drauf gucke, wir kommen zum selben Ergebnis. Dieser Krieg schadet allen, weil er planlos geführt wurde. Und deshalb verstehe ich nicht, warum es Ihnen so schwer fällt oder anders formuliert, ich verstehe schon, wie ich vorhin formuliert habe. Und trotzdem ist es schädlich, wie Sie hier argumentieren, weil Sie wissen, dass unsere Sicherheit in Deutschland, Gott sei Dank, seit 1949 beziehungsweise spätestens 45, auf der Grundlage von Recht und Regeln gesichert ist. Die EU hat, seitdem es sie gibt, noch nie einen Krieg gehabt. Meine Familie kommt aus einer Gegend, wo es nicht die Möglichkeit hatte, in Regel und Recht groß zu werden. Welche Gegend ist das? Aus Bosnien-Herzegowina. Seitdem es die EU gibt. Und die EU basiert auf Regeln und Recht. Und wenn Sie das nicht erwähnen, schaden Sie damit auch einem Konstrukt wie der Europäischen Union, weil wir damit dieses Völkerrecht, Recht und Regeln im internationalen Bereich ad absurdum führen. Das ist hochgefährlich auch für unsere eigene Sicherheit. Deshalb verstehe ich nicht, warum die Realität. Ich finde es einigermaßen irritiert. Nein, es gab in den vergangenen Monaten Interventionen global an verschiedener Stelle und im Rahmen dieser Interventionen wurde sich nicht an die regelbasierte Ordnung gehalten. So, was will man jetzt tun? Welche Möglichkeiten hat denn Deutschland und die internationale Gemeinschaft? Und ich stelle einfach nur fest, Recht ohne Macht und mehr an der Stelle nicht. Und so zu tun, als ob wir mit den Amerikanern nicht in der Lage sein können, an einzelnen Punkten mal unterschiedlicher Meinung zu sein, das halte ich für falsch. Also es ist völkerrechtswidrig. Partnerschaft zeichnet sich dadurch aus, dass Partner nicht immer einer Meinung in der Bewertung eines Sachverhalts sind. Frau Poliarin, Sie wollten gerade. Ja, nur ich wollte Sie in einer Sache schon so ein bisschen mal aufspießen, weil Sie gesagt haben, dass bei uns quasi das Recht unsere Sicherheit schützt. Seit 1949. Und das ist zwar auf der einen Seite natürlich richtig, aber auf der anderen Seite schützt uns natürlich auch seit Mitte der 50er Jahre das NATO-Bündnis und eben die Vereinigten Staaten. Und vielleicht können wir das einfach hier auch transparent machen. Auch die Tatsache, dass der Bundeskanzler sich wahrscheinlich meiner Einschätzung nach nicht so offen positioniert, liegt auch daran, dass wir eben diese Abhängigkeit verspüren, dass wir in der Ukraine versuchen, die Amerikaner an Bord zu halten, auch wenn das zunehmend schwierig oder unmöglich ist. Und dass das auch alles Teil eigentlich der Wahrheit ist. Und das auch Teil der Wahrheit ist für die Bundesregierung. Ich glaube auch, dass dieser Krieg völkerrechtswidrig ist. Aber wenn die Bundesregierung das so klar sagen würde, müssten da ja auch Maßnahmen erfolgen. Tun sie ja nicht. Insbesondere was zum Beispiel die Bereitstellung oder Überflugsrechte, Nutzung von Rammstein und so weiter. Genau das ist der interessante Punkt. Markus Frohnmaier plädiert ja hier für mehr Realismus, so verstehe ich es. Und Sie haben ja auch einen Punkt, finde ich, wenn Sie sagen, Völkerrecht ohne die Macht es dann auch durchzusetzen, ist dann irgendwann obsolet. Das ist ein schöner Gedanke, auf den wir uns... und es ist ja kein Zufall, dass, ich sag mal, Helsinki 75 die Leute, die dort damals zusammengesessen haben, das waren alles Menschen, die noch die Erfahrungen im Grunde des Zweiten Weltkriegs in den Knochen hatten. Die wussten exakt, wovon sie reden und haben sich gegenseitig darauf verpflichtet, die Integrität anderer Staaten anzuerkennen, deren Souveränität anzuerkennen. Auch die Russen haben das damals, oder die Sowjetunion hat das damals unterschrieben. Das war aber sozusagen eine andere Generation von Politikern und wir sind jetzt in einer anderen Welt plötzlich aufgewacht. Wenn die Bundesregierung, wenn auch insbesondere die SPD sagt, ich habe das eingangs vorgetragen, Herr Achmetovic, wir werden uns in diesen Krieg nicht reinziehen lassen, wir werden uns daran nicht beteiligen, dann glaube ich das zunächst mal, nehme das ernst. Wenn aber der andere Satz immer direkt hinterherkommt, der fast schon wie so eine Stanze klingt, dieser Krieg ist nicht unser Krieg, dann setze ich spätestens nach einer Minute Nachdenken ein dickes Fragezeichen dahinter. Ich würde da noch ein weiteres Fragezeichen ergänzen, denn bei diesem Satz, das ist nicht unser Krieg, handelt es sich um eine Parole, die ich seit vielen Jahren aus der AfD kenne. Das ist genau dieser Satz, den die AfD immer sagt, schon seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen Ukraine. Der Satz ist alt, das ist gar kein AfD-Satz. Aber also, doch, die AfD hat ihn sehr stark in den letzten Jahren zumindest geprägt. Diese Gleichsetzung ist schwierig, Die AfD begründet damit, keine Waffen liefern zu wollen an die Ukraine, und die AfD begründet damit, Sanktionen aufheben zu wollen gegen Russland. Und sagt das jetzt auch, hat das auch zu Beginn dieses Kriegs gegen das iranische Regime gesagt. Und das ist jetzt, finde ich, schon bemerkenswert. Aber ganz kurz, ne? Lars Klingbeil, SPD-Chef. Schröder 2003 und Fischer, die klangen genauso. Brandt 73. Westerwelle Libyen. So, das ist nicht unser Krieg. Das ist keine AfD-Erfindung. Ein Argument wird dann dadurch nicht komisch, nur weil es von der AfD kommt. Also das kann ja trotzdem ein richtiges Argument sein. Wir sind ja im Moment die einzige Partei im Deutschen Bundestag, die ganz klar sagt, wir stehen für einen Nicht-Interventionismus und wir wollen keine Einmischung in die Kriege anderer Staaten und Konfliktparteien. Das ist im Fall des Irans jetzt so. Wir ziehen diese Linie konsequent auch bei der Auseinandersetzung um die Ukraine durch, weil es eben nicht im deutschen Interesse liegt. Und wir haben jetzt sehr viel Theoriedebatte gemacht. Mich würde mal interessieren, warum wir nicht mehr darüber sprechen, was dieser Krieg im Iran eigentlich für Auswirkungen auf die deutsche Situation und Energieversorgung hatte. Wir sehen doch jetzt zum Beispiel, wie verwundbar wir mittlerweile geworden sind, dadurch, dass wir beispielsweise unseren Energiebezug so limitiert haben. Aber das macht es doch zu unserem Krieg, weil die Auswirkungen für uns so präsent sind und weil wir uns vor denen auch nicht schützen können. Das heißt, die Folgen dieses Krieges treffen uns unmittelbar. Und insofern können Dieser wir uns Krieg nicht einfach zeigt, auf eine wie schwach Insel wir eigentlich mittlerweile zurückziehen. Geworden sind. Wir haben jahrelang in Deutschland eine ideologiegetriebene Energiepolitik verfolgt. Wenn wir Kernkraftwerke hätten, wenn wir weiter in Kohlekraft investieren würden, ja, wenn wir auch als Teil eines durchdachten Energiekonzeptes weiterhin russisches Gas beziehen würden, dann hätten wir, ich finde es schon auch wichtig, mal darüber nachzudenken, was sowas eigentlich für Deutschland bedeutet. Was heißt das denn? Wir können auch gleich darüber reden. Würde trotzdem gerne einmal den Punkt machen. Ich würde gerne auf Ihre Frage antworten. Dieser Krieg ist nicht unser Krieg. Genau. Ist ja schon bemerkenswert, wenn Spanier Überflugsrechte verweigern, Landeerlaubnis nicht erteilen und so weiter, die Italiener es ähnlich machen. Und dann auch Ihr Parteichef Tino Chrupalla in einer Rede neulich darauf hinweist und sagt, komisch, spanische Frachter fahren gerade durch die Straße von Hormuz. Vielleicht hören wir uns das einmal kurz an. Das ist ein ganz bemerkenswerter Moment. Dann zeigt das, dass offensichtlich die Bewertung, dieser Krieg ist nicht unser Krieg, eine ist, die Amerikaner so nicht teilen. Wir schauen mal rein. Die Straße von Hormuz bekommen wir nicht mit der Marine frei. Wir dürfen unsere Soldaten auch nicht dort als Zielscheibe servieren. Und deswegen ist es richtig, dass wir uns daran nicht beteiligen, liebe Freunde. Schiffe mit spanischen Gütern dürfen die Straße allerdings passieren. Warum dürfen die Spanier dort durch? Weil Spanien seine Basen für den Irankrieg sperrt. Und genau das ist richtig. Spanien mischt sich in diesen Krieg eben nicht ein. Und deshalb fangen wir an, wie es in unserem Grundsatzprogramm auch steht, fangen wir an, auch das umzusetzen mit dem Abzug der US-Truppen aus Deutschland, liebe Freunde. Und das ist exakt der Punkt, um den es geht. Ein großer Teil dessen, was da gerade im Golf passiert, läuft über Rammstein, Deutschland. Ohne Rammstein wäre das so gar nicht möglich. Mit anderen Worten, sind wir nicht längst Teil dieses Krieges? Also wichtig ist, glaube ich, bei dieser Aussage, die zuallererst Boris Pistorius, der Verteidigungsminister, getroffen hat, danach auch der Parteichef und Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil, dass man, glaube ich, mit der Aussage, dass es nicht unser Krieg, klar machen will, dass wir dort nicht aktiv uns beteiligen wollen. Denn Sie haben vollkommen recht, Herr Lanz, die Aussage müsste richtig heißen, es ist nicht unser Krieg, aber alle Folgen sind unsere, weil wir sehen, und es ist in gewisser Weise auch unser. Wir sind nicht militärisch, wir sind aktiv. Die Iraner sehen das offensichtlich anders. Stand jetzt haben die Iraner uns noch nicht verurteilt für das, was wir da tun, weil bisher tun wir auch nicht aktiv beteiligt. Aber lassen Sie mich noch mal nur darauf eingehen. Also, wenn du sagen, ne, spanische Schiffe fahren durch, deutsche absolut, nicht. Französische fahren auch schon durch. Das heißt, Frankreich hat aufgrund seiner diplomatischen Initiativen, die ich begrüße, wie auch weitere, die Macron jetzt gemacht hat, weil man sieht, wenn Europa Ideen hat und dahinter auch Wumms reinbringt, dass man da schon Dinge schon lösen kann. Und es gibt ja nicht nur den Krieg im Iran, sondern auch in Libanon. Aber nochmal zurückzukommen. Macht der Kanzler keinen guten Job? Herr Frohmann, lassen Sie mich doch einmal auf die Frage antworten. Ich glaube, es sind viele Fragen offen gelassen. Der entscheidende Punkt ist, ich sage das sehr deutlich und sehr klar, weil Sie selbst, und das ist die Ambiguität und die Besonderheit der Außenpolitik, wir haben Rammstein bei uns und Sie haben recht, jede Aktion im Nahen und Mittleren Osten braucht vor allem auch die Unterstützung aus Rammstein. Und Rammstein ist für uns deshalb strategisch so wichtig, weil wir auch im Osten Europas einen sehr brutalen Krieg im fünften Jahr haben. Ich habe deshalb sehr deutlich die letzten Tage immer wieder gesagt, Rammstein ist für uns nicht nur Fluch und Segen, in dem Fall Fluch, sondern auf der anderen Seite Segen, weil es auch ein Druckmittel sein kann. Ein Druckmittel jetzt, das wir nutzen müssen, um klarzumachen, dass die nächsten 14 Tage, die dieser Waffenstillstand jetzt läuft, die Waffenruhe läuft, dass die auch wirklich von beiden Seiten eingehalten werden muss. Solange das Auswärtige Amt, das ja federführend zuständig ist für diese Prüfung der Völkerrechtsfragen, Venezuela wird ja immer noch geprüft, jetzt wird auch noch der Iran geprüft. Darf ich noch mal ganz kurz, ich gehe dazwischen, ich weiß, aber das ist doch spektakulär, ne? Wie lange da geprüft wird. Bei Venezuela ist ja auch glasklar gewesen, habe ich auch sofort am selben Tag. Ja, aber ist das nicht spektakulär, wie lange das Außenministerium prüft und prüft? Es hat halt da gibt es den wissenschaftlichen Dienst des Bundestages, die kommen zum Ergebnis und sagen im Kern, sagen so gut wie alle, hat Frau Poliarin recht, nicht wirklich alle, aber fast alle relevanten Völkerrechtler. Natürlich ist das völkerrechtswidrig, was da passiert. Und das Außenministerium prüft. Ja, die Antwort darauf ist deshalb realpolitisch einfach zu geben, weil wir die offene Flanke in Osteuropa haben. Okay. Wir werden die Amerikaner brauchen, weiterhin, um die Ukraine in ihrer Verteidigung zu unterstützen. Mhm. Und weil wir wissen, dass wir in diesem strategischen Dilemma sind und weil aus einer positiven Prüfung möglicherweise, und so will ich es versuchen zu erklären aus dem Auswärtigen Amt, ich bin kein Sprecher des Auswärtigen Amtes, kein Regierungsmitglied, sondern Parlamentsmitglied, tut sich in dem Fall der Außenminister, in dem Fall auch der Bundeskanzler, schwierig, eine endgültige Entscheidung zu treffen. Und nichtsdestotrotz, aber bei Venezuela, wie auch im Iran, und da bin ich mir sicher, dient es unserer Glaubwürdigkeit und Handlungsfähigkeit, spätestens jetzt sehr deutlich zu machen, was das eigentlich ist, und was wir uns eigentlich für eine Welt wünschen. Und ich sage das sehr deutlich. Auch da, wenn wir glauben, Völkerrechtsbrüche gar nicht mehr zu benennen, ist es nicht nur, dass wir es lächerlich machen, indem der Bundeskanzler am 29. Februar, am 1. März beispielsweise gesagt hat, oder ein Abgesang auf das Völkerrecht gehalten hat, sondern am Ende, glaube ich, wird das Ganze wie ein Bumerang zu uns zurückschlagen, weil wir seit über 4 Jahren die Unterstützung der Ukraine... Die Wahrheit ist doch ein bisschen eine andere. Die Unterstützung der Ukraine auf der Völkerrechtsfrage. Schauen Sie sich mal die Lastenteilung in unserem transatlantischen Bündnis an. Die Amerikaner tragen 61% für die NATO, wir nicht mal 40. Deutschland als Land hat weder die wirtschaftlichen Voraussetzungen, dank auch der Politik ihrer Regierungsparteien, noch die militärischen, in der Lage zu sein, für die eigene Sicherheit zu sorgen. Was Herr Kupala da zum Beispiel gerade gesagt hat, ist ja auch Teil unseres Grundsatzprogrammes, dass wir irgendwann mal wieder an den Punkt kommen wollen, an dem wir für unsere eigene Sicherheit auch in einem europäischen Kontext sorgen können. Was bedeutet das denn für Sie? Kupala hat übrigens nicht gesagt, dass wir irgendwann an diesen Punkt kommen sollten, sondern hat jetzt gefordert, dass jetzt alle US-Truppen Deutschland verlassen müssten. Und das wäre auf jeden Fall in dieser Form ein Sicherheitsrisiko für Deutschland. Das hat er so nicht gesagt. Doch, er hat es gefordert zum aktuellen Zeitpunkt in Bezug auf den aktuellen Iran-Krieg. Hat er diese Forderung erhoben. Hat er doch gerade gesagt. Nein, Sie müssen, dann fragen Sie ihn. Ich habe mit ihm heute beispielsweise gesprochen. Chrupalla hat hier ganz klar unser Grundsatzprogramm herangezogen. In dem Grundsatzprogramm der AfD steht geschrieben, dass wir irgendwann an den Punkt kommen müssen, die eigene Sicherheit zu gewährleisten. Und warum hält sich diese Bundesregierung in Bewertungen so zurück? Wenn Sie ehrlich werden, dann würden Sie sagen, wir können nicht für unsere eigene Sicherheit im Moment sorgen, weil die Bundeswehr in einem desolaten Zustand ist. Ich glaube, seit vielen Jahren gibt es SPD-Verteidigungsminister. Wir haben heute wahrscheinlich nicht die Zeit, darüber zu sprechen, welche Projekte in den letzten Jahren trotz über 100 Milliarden Sonderschulden, die jetzt im Moment im Rahmen des Haushaltes für die Bundeswehr ausgegeben werden, wie hier nicht Ertüchtigung stattgefunden hat. Lass uns einmal über das Hier und Jetzt sprechen, Herr Frohmeier. Ja. Der Satz von Tino Chrupalla. Ja, Entschuldigung, wenn Sie die Frage stellen. Ich möchte gerne, dass amerikanische Soldaten Deutschland verlassen. Hat er gesagt. Wollen wir einmal kurz reinhören? Wenn Sie es nicht glauben, Sie kennen das. Ich habe den Satz gehört und er zitiert ja unser Grundsatzprogramm. Warum sagen Sie dann, das fordert er gar nicht? Bitte? Warum sagen Sie dann, das fordert er nicht? Er sagt doch, dass dann zu einem Zeitpunkt, das ist quasi eine Replik auf unser Grundsatzprogramm, ja, dass dann, lass uns einmal reinhören, dann wissen wir, was Truppen abziehen sollen. Lass uns einmal kurz reinhören, das ist der Satz. Fangen wir an, auch das umzusetzen mit dem Abzug der US-Truppen aus Deutschland, liebe Freunde. So, ich habe den Satz, wir an, das umzusetzen. Fangen wir das also jetzt genau. Umsetzen, ja, Entschuldigung, aber nicht, das müssen in Deutschland Sie ja alleine verteidigungsfähig ist, Frohmeier. Herr Schindler, wenn Sie in unser Grundsatzprogramm gucken, dann steht da drin, dass das erstmal unter Bedingungen zu erfolgen hat. Richtig. Wir können auf der einen Seite die Realität betrachten und auf der anderen Seite Programmatik. Diese Programmatik im Moment ist, ohne dass die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, schlichtweg nicht umsetzbar. Wir brauchen im Moment die amerikanische Unterstützung, um verteidigungsfähig zu sein, den nuklearen Schutzschirm zu haben. Das sind alles Dinge, die wir zunächst einmal auf europäischer Ebene, das heißt, aber auch auf deutscher Ebene, übersetzt, ich muss heißt schon das? Den Satz mal zu Ende aussprechen können, auf deutscher Ebene umsetzen müssen. Ja. Wenn wir an diesem Punkt angekommen sind und für die eigene Sicherheit sorgen können, dann sollen alliierte Truppen aus Deutschland vollständig abgeben. Okay, das hat Herr Chrupalla so nicht gesagt. Er hat gesagt, fangen wir jetzt damit an. Jetzt ist ja eine sehr präzise Beschreibung. Und dann hätte Deutschland keinen nuklearen Schutzschirm mehr von den Amerikanern und würde nicht profitieren von Aufklärung. Ich weiß, wie er es gemeint hat und wir kennen auch unser Programm und das ist an dieser Stelle auch maßgeblich. Sie haben ja den Applaus gehört. Das trifft offensichtlich auf große Zustimmung in weiten Teilen Ihrer Partei. Wir wollen als eine souveränistische Partei auch irgendwann wieder verteidigungsfähig sein, trotz SPD-Verteidigungsverhandlungen. Ich frage Sie jetzt noch mal ganz direkt mit der Bitte um eine klare Antwort. Machen Sie sich auch diese Forderung zu eigen? Sollen amerikanische Truppen aus Deutschland abziehen? Ja oder nein? Unter den Bedingungen, die im Grundsatzprogramm der AfD aufgeführt sind, sollte es irgendwann dazu kommen. Korrekt, ja. Er sagt jetzt. Was meinen Sie mit irgendwann? So wie ich gerade ausgeführt habe, Herr Lanz. Wir brauchen erstmal eine verteidigungsfähige Bundeswehr. Und wir brauchen ein Konzept, ein europäisches. Also in 20 Jahren, 30 Jahren. Ja, der Zeitpunkt, das wäre einfach unseriös, okay, wenn ich Ihnen jetzt sagen würde, morgen, in 2 Wochen oder in 3 Monaten. Okay. Wir müssen zunächst einmal diese Prämissen sicherstellen und dann kann auch der Abzug alliierter Truppen aus Deutschland erfolgen. Das wollen wir sind eine souveränistische Partei. Okay. Um eine verteidigungsfähige Bundeswehr zu haben, hat die AfD ja lange die Wehrpflicht gefordert, auch in dem Grundsatzprogramm, das Sie jetzt genannt haben, und auch an allen Bundestagswahlprogrammen. Seitdem, seit es dann eine Initiative der ostdeutschen Landtagsfraktionsvorsitzenden um Björn Höcke gab, dass es keine Wehrpflicht für fremde Kriege geben solle. Ich zitiere jetzt aus diesem Statement. Und Zitat, weiteres Zitat, meine Söhne kriegt ihr nicht. Genau, und so hat sich ja auch ihr Parteichef Tino Chrupalla immer wieder geäußert, er würde da seine Söhne nicht hergeben wollen für amerikanische Interessen. Es gab dann diese Intervention aus den ostdeutschen Landtagsfraktionen und dann hat sich die AfD-Bundestagsfraktion davon verabschiedet, von dieser Forderung, zumindest dagegen entschieden. Noch nie gehört. Von Tino Chrupalla hat es in einer Fraktionssitzung so gesagt und die AfD hat dann zu dem Antrag der schwarz-roten Koalition zum Wehrdienst Modernisierungsgesetz plötzlich keinen eigenen Antrag mehr gestellt und sich von dieser langjährigen Grundsatzforderung verabschiedet. Das stimmt so nichts. Einfach Chrupalla nicht korrekt, hat sich wie Sie es gerade darstellen. Doch, die AfD fordert weiterhin im Programm die Wehrpflicht, hat aber keinen Antrag im Bundestag gestellt. So maßgeblich für eine Partei ist ihr Programm. Unsere Partei bekennt sich ganz klar zur Wiedereinführung der Wehrpflicht, zur Reaktivierung. Und zum Volk. Haben Sie dann keinen Antrag gestellt im Bundestag, als genau um dieses Thema ging? Dafür stehen wir auch. Da hat sich der Fraktionsvorstand ja dagegen entschieden, dem Sie ja angehören. Okay, lass uns weitergehen. Frau Poliarin, Sie noch einmal kurz und dann Herr Achmetowitsch. Mich würde tatsächlich interessieren, das Verhältnis der AfD momentan zu den Vereinigten Staaten. Exakt. Weil es genau ja schon Widersprüche gibt. Wir jetzt also kommen. Auf der einen Seite ist es so, dass sie eine deutliche Nähe suchen zum Magerlager, dass die Delegation ihrer Partei die größte war bei Trumps Inauguration, dass sie persönlich ja oft in den USA waren, dass sie Ehren und Würden entgegengenommen haben aus dem Magerlager, das auch sehr stolz promoted haben. Und in ihrer Partei es ja auch Stimmen gibt, die zum Beispiel sehr nach wie vor für einen Verbleib in der NATO sich einsetzen und auch immer noch sehr transatlantische Stimmen. Also es gibt ja, ich bin mir manchmal nicht so sicher, wo ihre Partei eigentlich steht mit Blick auf die USA und auf die Trump-Regierung noch mal ganz allgemein. Jetzt höre ich eben diese sehr kritischen Stimmen, auch von Alice Weidel, die aber auf der anderen Seite noch Elon Musk eingeladen hat beim Parteitag, ne, ein Quorum Publikum quasi zugeschaltet zu werden. Ich erinnere mich an, an die Konversation auf X. Also vielleicht können Sie das mal darlegen. Das wir erinnern uns. Ja, ich finde es tatsächlich irritierend, dass immer so schwarz-weiß auf die Dinge geschaut wird, gerade wenn es um Verhältnisse beispielsweise zwischen Parteien oder Staaten geht. Also ein amerikanischer Präsident ist dafür da, amerikanische Interessen zu vertreten. Und diese amerikanischen Interessen werden nicht immer und ausschließlich deckungsgleich mit unseren deutschen sein. Also etwas völlig Natürliches. Und so ist es auch mit unseren amerikanischen Partnern. Es gibt viele Gemeinsamkeiten mit der MAGA-Bewegung, mit den amerikanischen Republikanern, wenn wir über Migration sprechen. Wenn wir beispielsweise über die Bekämpfung des, wie wir es nennen, quasi Woken-Virus sprechen. Ja? Da gibt es Gemeinsamkeiten, die man feststellen kann. Aber es gibt mitunter auch Dinge, die beispielsweise nicht in unserem Interesse liegen. Und ich hatte jetzt erst vor kurzem Vertreter der amerikanischen Republikaner da, ein Vertreter des State Departments und so weiter. Ihre Partei war da eigentlich nicht so richtig und engagiert bei diesem Treffen. Doch, doch, natürlich. Natürlich. Alice Weidel hat sich im Fraktionsvorstand dagegen ausgesprochen, weitere nein, Male die also sie saßen nicht mit dabei, ich saß mit dabei. Alice Weidel hat mir beispielsweise noch vor Beginn der Veranstaltung geschrieben, dass sie herzliche Grüße ausrichten lässt. Also so ist es nicht, wie das immer wieder von Ihnen dargestellt wird. Ich glaube, sie man hat gesagt, versucht dass sie auch, diese Gruppe ich glaube, als nicht seriös wahrgenommen nein, das ist hat nicht richtig. Ich glaube, Treffen. Es versucht auch, also Sie saßen nicht mit dabei. Ich war in dieser Runde mit dabei und das wurde so nicht gesagt. Und ich kann Ihnen sagen, dass es eben nicht immer nur ein Schwarz und Weiß ist, sondern was völlig natürlich ist, dass Partner Gemeinsamkeiten haben. Und manchmal gibt es auch Unterschiede. Und bei der Bewertung der Intervention im Iran, da gibt es einen Unterschied. Und den haben wir angesprochen, das kann man auch machen. Ich glaube, dass es manchmal diese fast schon irritierende Vorstellung davon gibt, dass Partnerschaft bedeutet, dass man immer und ausschließlich bei allen Dingen einer Meinung sein muss. Dann sind Sie aber kein Partner, sondern Vasall. Und wir sind Partner. Ich stimme Ihnen da total zu, dass es in internationalen Beziehungen immer auch Interessensunterschiede gibt. Aber dennoch ist es ja so, dass Sie auch eine besondere Nähe zu dem innenpolitischen Programm der Trump-Administration, haben Sie ja gerade eben selber gesagt, dass es da ja sehr große Überschneidungen gibt, dass Sie die Rede von J.D. Vance in München sehr, sehr positiv fanden und dass sie sich ja auf einer anderen Art und Weise, vielleicht jetzt nicht gerade beim Iran, sehr zu Trump hingezogen fühlen. Ich habe auch immer noch den Verdacht, dass diese dieser Wandel, den wir da teilweise zum Beispiel bei Alice Weidel oder diese starke Positionierung auch was mit den anstehenden Landtagswahlen im Osten zu tun hat. Aber das ist nur eine ganz Alice Weidel dazu mal ganz kurz hören? Das ist interessant. Wir hören mal kurz rein. Schauen Sie mal. Dass jetzt Hilfe angefordert wird, das lässt vermuten, dass man da recht konzeptlos in diesen Einsatz reingegangen ist. Das hätte man sich mal vorher überlegen sollen. Und ich kann davor warnen, den Artikel 5 des NATO-Vertrages zu ziehen. Wir müssen so schnell wie möglich deeskalieren. Und offensichtlich haben sich auch die Amerikaner über eine Exit-Strategie hier nicht Gedanken gemacht, wie das da eigentlich weitergehen soll. Also, ich sehe das nicht, dass wir Artikel 5, dass wir eine Beistandspflicht hätten. Alice Weidel war ja diejenige, die mit am stärksten genau das wollte, diese Annäherung der AfD an die Trump-Administration, und merkt jetzt offenbar, das ist vielleicht nicht so eine kluge Idee. Ich habe da in dem Zusammenhang an der Spitze dieser Administration. Also, ganz kurz, ich muss da mal was dazu sagen. Nochmal. Ja, aber Sie monologisieren sonst zu lange, Herr Frohnmeier. Aber bei der Bewertung dieses Krieges im Iran gibt es unterschiedliche Auffassungen. Genau. Warum kann denn Frau Weidel dann nicht an anderer Stelle mit unseren amerikanischen Partnern wieder Gemeinsamkeiten finden? Genau. So was völlig natürlich. Diese Gemeinsamkeiten, Herr Frohnmeier, würde ich gerne mal mit Ihnen sprechen. Würde aber vorher gerne Herrn Ahmetovic fragen, wie sehen Sie das als jemand, Sie machen ja beide Außenpolitik, diese Nähe, die es da plötzlich gibt zu diesem Magerlager. Ich habe hier ein Zitat von Ihnen. Wir haben große Schnittmengen mit der Magerbewegung und darum ist es nur folgerichtig, dass wir miteinander im Austausch sind. Da fallen dann so Sätze wie, das war im Dezember in New York vor dem Young Republican Club. In meinem Heimatland Deutschland hat die herrschende Klasse den Verstand verloren. Das haben Sie gesagt. Mhm. Wie geht es Ihnen, wenn Sie sowas hören? Wie kommt sowas zu Hause an? Erstmal grundsätzlich bekennen wir uns auch als Sozialdemokratie und diese Bundesregierung zu dem transatlantischen Bündnis. Zu glauben, man kann jetzt US-Soldaten abziehen lassen, ist Quatsch, ist ein Unsicherheitsrisiko. Wir brauchen dieses transatlantische Bündnis. Nicht nur die letzten Jahrzehnte haben wir es gebraucht, wir werden es auch die nächsten Jahre und Jahrzehnte brauchen. Es hat eine wichtige historische Tradition, die wir auch in die Gegenwart weitertragen müssen, auch in die Zukunft. Wir werden versuchen, in den nächsten Jahren in der konventionellen Abschreckung und Fähigkeiten aufzurüsten, zu investieren. Aber wir werden, wenn es um die nuklearen Abschreckungen geht, weiterhin die USA brauchen. Jetzt kommt aber der feine Unterschied. Und diese Gleichzeitigkeit müssen wir uns erlauben in der heutigen Zeit. Diese Trump-Administration, die Trump-Regierung, diese Trump-Republikaner, diese Magerbewegung, die sehr eng verwoben ist, auch mit der AfD, weil beide eher einen autoritären Ansatz in ihrer Politik auch haben, sind schädlich für unsere Demokratie. Und ich will es noch deutlicher machen. Diese Trump-Regierung steht uns gegenüber feindselig. Und weil wir aber in diesen gegenseitigen wechselwirkenden Abhängigkeiten sind, muss man natürlich als Regierung einen Zwischenweg finden. Und trotzdem habe ich aber als Parlamentarier die Freiheit, das sehr deutlich zu sagen. Die Politik der Magerbewegung schadet uns. Denn Verbündete, die seit Jahrzehnten zusammen eng arbeiten, verhängen sich nicht gegenseitig Zölle. Und lassen Sie mich das auch mal klar sagen. Zölle, das klingt immer so romantisch. Nein, das sind Sanktionen. Das ist das richtige Wort. Wir werden wirtschaftlich sanktioniert. Da kommt ein Vice President zu uns nach München, zu uns nach Hause in Deutschland und sagt uns, in Deutschland gäbe es keine Meinungsfreiheit. Darauf muss man sehr deutlich antworten. Was mich auch irritiert hat, ich war auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz vor einigen Wochen, als Rubio gesprochen hat. Das, was Rubio von sich gegeben hat und danach nach München direkt, um nach Ungarn zu reisen, ist eine Unverschämtheit. Und diese Deutlichkeit muss man auch... Worin besteht die Unverschämtheit? Unverschämtheit, weil er nach Ungarn reist, um gleichzeitig dann die Europäische Union und uns Deutschland zu kritisieren. Das heißt, er hat nicht einmal Stunden aushalten können, diese Partnerschaft nach vorne zu stellen und gleichzeitig dann uns wieder schlecht zu reden. Jetzt auch die letzten Tage in Ungarn sieht man das auch. Ständig Attacken gegen Berlin, ständig Attacken gegen Brüssel, ein Feindbild zu schaffen. Und deshalb tue ich mich sehr schwer, nicht nur bei der AfD, das wundert mich nicht, sondern insgesamt in der aktuellen politischen Landschaft in Berlin. Es fehlen die klaren Aussagen gegenüber dieser Magerbewegung. Warum? Weil Außenpolitik, und davor will ich warnen, weil wir uns dadurch ein strategisches Korsett aufziehen, immer mehr zum Kulturkampf wird. Es gibt ein Gefühl im politischen Berlin, dass man sich nicht traut, die Magerbewegung zu kritisieren, weil man möglicherweise dann in irgendeine naive Ecke gedrängt wird. Beides geht zu sagen. Wir glauben an die NATO, wir setzen alles daran, dass die USA lange dabei bleibt. Wir sind bereit, 5% zu zahlen in die Verteidigungsausgaben. Aber klar zu machen, wenn ein US-Präsident schriftlich fixiert in der nationalen Sicherheitsstrategie, dass wir quasi keine Demokratie mehr sind, dann muss man darauf sehr, sehr deutlich und unmissverständlich antworten. Also Kritik an der Regierung sofort, Herr Frohnmeier. Ich habe erst noch mal eine Frage an Frau Poliarin. Teilen Sie diese Einschätzung? Was bedeutet das in der Konsequenz für uns? Wenn wir zu dieser Klarheit, die ihr einfordert, einerseits nicht finden, ich meine, Sie kritisieren damit auch den CDU-Bundeskanzler, klipp und klar und deutlich. Der hat sich allerdings natürlich bei der Sicherheitskonferenz in München schon sehr klar hingestellt und eigentlich versucht, genau dieses Spagat zu machen, was Herr Ahmetovic gerade da ausgeführt hat. Auf der einen Seite zu sagen, der Kulturkampf in Amerika ist nicht der unsere, aber gleichzeitig halten wir an der NATO fest. Es ist ein wahnsinnig schwieriges Spagat mit dieser Trump-Regierung. Ich finde auch, ich habe immer an der NATO festgehalten, ich habe immer daran geglaubt, aber wir müssen uns schon damit auseinandersetzen, dass jetzt mal ganz unabhängig von dem Krieg gegen den Iran, wenn wir jetzt an Grönland denken und auch an die Äußerungen von Trump zuvor schon zur NATO, dass wir unser Verhältnis mit den USA grundsätzlich neu überdenken müssen, auch außenpolitisch, wo wir tatsächlich auch meiner Meinung nach außen- und sicherheitspolitisch in Europa stärker auf eigenen Füßen stehen müssen und uns selber besser verteidigen können müssen als Europäer. Nicht als Deutsche alleine, sondern in einem europäischen Verbund. Die Demokraten haben übrigens Ausschussvorsitze. Ich will damit nur eines mal sagen. Wenn Sie so tun, als ob es ganz furchtbar undemokratisch wäre, dass Herrn Vance beispielsweise die Zustände in Deutschland kritisiert, da kann ich wirklich nur mit dem Kopf schütteln. Sowohl in Ungarn hat die Opposition Ausschussvorsitze oder beispielsweise stellvertretende Parlamentspräsidenten, als auch beispielsweise in den Vereinigten Staaten. Herr Frohnmeier, vielleicht ist da, schon ein viel bisschen eine Kernkritik, die man auch mal mitnehmen kann. Über Ihr Verhältnis zur MAGA-Bewegung mal zu sprechen. Es ist dort in dieser Rede am 13. Dezember in New York sind zwei Sätze gefallen, die mir aufgefallen sind. Der eine lautet: Meine amerikanischen Freunde, das Bündnis zwischen amerikanischen und deutschen Patrioten ist der Albtraum der liberalen Eliten. Haben Sie dort so gesagt? Ist das eine Drohung? Es ist, glaube ich, eine Zustandsbeschreibung, weil es eine, ich sage jetzt mal, relative Überforderung in Europa und auch in Deutschland gibt, dass die AfD eine Partei ist, die in der Lage ist, zu allen relevanten globalen Akteuren gute Beziehungen aufzubauen. Zu den Vereinigten Staaten, zu China, aber auch zu Russland. Wir sind in der Lage, mit allen zu sprechen. Und das ist etwas, was unsere Außenpolitik auszeichnet, weil sie von Deutschland her denkt, immer interessengeleitet ist und eben nicht moralisiert. Und dafür sagen Sie Sätze wie den zweiten, den folgenden: Lasst diesen Preis hier, da ging es um eine Preisverleihung, zu einem Signal werden an die, Achtung, Globalisten. Interessantes Wort in dem Zusammenhang. Hat für mich eindeutig eine antisemitische Konnotation. Absolut. Wissen Sie, wer mir den Preis verliehen hat? Das war ein jüdischer Amerikaner. Ja, Sie haben also vor das dem Hintergrund gesagt. Ist es ein bisschen albern. Albern? Ja. Warum benutzen Sie Warum dieses ist Globalismus Wort? Eine Chiffre für Antisemitismus? Gerade vor dem Hintergrund, dass ich Sie, in einem Sie, alten Sie wissen sehr New genau, Yorker wie in rechten in Kreisen das Wort Globalismus und Globalisten eingesetzt ja, aber wird. Herr das Lanz, wissen Sie sehr genau. Antisemitismus und darauf Ähnliches liegt mir die große absolut Weltfinanzverschwörung. Darauf lege ich wirklich Wert, das festzustellen. Und schauen Sie sich an, Sie wer, mir, Wort diesen benutzt, Preis, Frohnmeier, wer mir diesen Preis überreicht hat. Ah, okay. Dieser Preis wurde von einem amerikanischen Jude okay. überreicht. Ja, okay, dann frage ich mich, wie dem der weitere Teil dieses Satzes aufgestoßen ist. Sie sagen, lasst diesen Preis zu einem Signal werden an die Globalisten in Berlin, Brüssel und Washington. Und jetzt kommt's. Die Tage, an denen wir uns für unser Erbe entschuldigt haben, sind vorbei. Was meinen Sie damit? Na, es ist ja mittlerweile so, dass man beispielsweise sich dafür rechtfertigen muss, wenn man einen positiven Bezug zum eigenen Land hat. Das ist ja Quatsch. Auch in den also ist Quatsch, Herr Frohnmeier. Ich habe Sachen erlebt, als ich zum Beispiel mit unseren amerikanischen Partnern gesprochen habe. Das gibt die Georgetown University. Da gab es einen schwarzen Stein im Garten der Universität. Der musste weggeschafft werden, weil sich eben, ich sage jetzt mal, woke Vorkämpfer über die Farbe des Steines, der sei ausgrenzend, aufgeregt haben. Das sind die Dinge, Entschuldigung, Herr Frohnmeier, die auch Deutschland. Das ist jetzt, wir reden hier von Deutschland und Sie beziehen diesen Satz auf Deutschland. Und nochmal, Sie haben gerade darauf hingewiesen, dass der Mann, der Ihnen den Preis überreicht hat, einen jüdischen Hintergrund hat. Das finde ich interessant, wusste ich nicht. Nochmal die Frage, wie stößt dem folgender Satz auf? Die Tage, an denen wir uns für unser Erbe entschuldigt haben, sind vorbei. Und welches Erbe meinen Sie damit? Ja, es geht darum, dass man stolz auf das eigene sein darf. Ich möchte mich welches nicht dafür... Erbe meinen Sie? Welches Erbe, Erbe ist ja vergangen. Entschuldigen. Ja, ich finde, Deutschland ist ein großartiges Land mit einer großartigen Historie und Geschichte. Es gibt leider auch, es gibt leider auch einen, das müssen Sie mich schon zu Ende sagen lassen, bevor das wieder einen Mund hier rumgedreht wird. Es gibt leider auch einen negativen Teil der deutschen Geschichte. Und ich finde es richtig, dass wir so offen damit umgehen und auch eine Erinnerungskultur an dieser Stelle haben. Aber ich möchte mich nicht dafür schämen müssen, Deutscher zu sein. Und so wenig möchten sich auch die Amerikaner dafür schämen müssen, Amerikaner zu sein. Diese und der Holzmann wird ja immer wieder angegriffen aus Ihrer ganz Partei. Ganz kurz, Sie hatten es ja gefragt, wie Herr Holzmann damit umgegangen ist. Er fand diese Rede und er fand auch diesen Abend sehr würdevoll und er fand es sehr gut. Und wir sind bis heute miteinander in Kontakt. Und ich glaube, um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, es ist sehr wichtig, dass ich eine internationale Rechte, Konservative vernetzt in allen Ländern. Okay. Und auch gemeinsam daran arbeitet, dass unsere Interessen umsetzen. Da sitzt einer, der sich intensiv auch mit Sprache beschäftigt. Über das Wort Globalisten müssen wir mal reden. Trump benutzt das auch. Die ganze MAGA-Bewegung benutzt das. Und nochmal dieser Satz. Die Tage, an denen wir uns für unser Erbe entschuldigt haben, sind vorbei. Also ich habe die Frage an Sie, Herr Schindler. Versteht jeder, der dort sitzt, exakt, was gemeint ist? Ich gehe davon aus. Also ich denke mir, wenn Sie sagen, dass die das Erbe, für das man sich entschuldigen musste, geht es ja offensichtlich um den Nationalsozialismus. Nein. Daran denke ich, Sie haben ja gerade selbst auch davon gesprochen, dass es auch schlechte Teile der deutschen Geschichte gegeben hat. Präventiv, weil mir Herr das ja in den Mund gelegt werden sollte. Nein, also wollen wir gar nicht. Herr Frohnmeier, lass uns fair sein. Aber wenn Sie sagen, ich möchte mich für ein Erbe nicht entschuldigen müssen, nicht mehr entschuldigen müssen, gibt es ja offensichtlich einen Teil, ein Erbe, für den Sie sich mal entschuldigt haben. Welcher Teil ist das? Also wir leben in einer Zeit, in der man sich quasi, beispielsweise müssen sich alte weiße Männer dafür entschuldigen, dass sie alt sind und weiße Männer sind und so weiter. Das wir ist machen jetzt hier gemein. Wirklich richtig Bullshit-Talk, Herr Frohnmeier. Nein. Sie sagen, die Tage, an denen wir uns, und Sie sitzen dort und stehen dort als deutscher politischer Vertreter, ja. Entschuldigung, und sagen, die Tage, an denen wir uns für unser Erbe entschuldigt haben, das sind nicht Kulturkampfthemen, das sind nicht alte weiße Natürlich. Männer, das nicht mit dem kolonialen Erbe an, wo Leute die Füße anderer Leute küssen müssen. An denen wir unser Erbe entschuldigt haben, sind vorbei. Ja. Welches Erbe meinen Sie genau? Ich meine beispielsweise Zustände, die wir erleben können an Universitäten, wo sich Leute treffen und aufgrund der kolonialen Geschichte eines Landes anderen Leute die Füße küssen. Das finde ich einfach eine verrückte Form des Wokismus. Und so etwas muss in Deutschland also Sie auch vorbei sein. Sie finden, wir sollten stolz sein auf unser Erbe in Nein, aber diese Extreme, die wir erleben von der, ich sag jetzt mal, ihr internationalen Linken, ja, die finde ich beispielsweise völlig überzogen. Und damit kann ich nichts anfangen. Aber die Ansatz, ich möchte mich nicht dafür entschuldigen. Der Nationalsozialismus wird ja immer wieder verächtlich gemacht aus der AfD. Von Gauland. Gauland zum Beispiel. Gauland. Der Geschichte. Also ich glaube, die Antwort darauf hat Gauland, Ihr Parteikollege, selbst mal von gegeben. Björn Höcke ja, sich dafür entschuldigt und er wurde missverstanden. Auch Alice Weidel hat schon von Schuldkult gesprochen und damit mit diesem Begriff des Schuldkults. Aber die Amerikaner sprechen ja auch davon. Im Jahr 2018 hat Alice Weidel den Begriff Schuldkult verwendet. Das ist ein Begriff, der aus der extremen Rechten kommt, mit dem eine aufgeklärte Auseinandersetzung der Deutschen mit der nationalsozialistischen Geschichte verächtlich gemacht wird. Also solange Politiker in diese Aussagen findet man immer wieder aus der AfD. Ebene sagen, und Parteien irgendwie Deutschlandfahnen auf den Boden werfen oder wie die Grünen beispielsweise in die Toilette oder sagen, Deutschland kotzt mich an. Solange haben wir ein Problem in diesem Land mit einem positiven Bezug zum eigenen. War das die Veranstaltung, auf der Sie auch die erste Strophe des Deutschlandliedes gesungen haben? Nein, ich habe keine erste Strophe des Deutschlandliedes gesungen. Wurde die dort gesungen? Nein, nicht auf dieser Veranstaltung. Auf welcher Veranstaltung dann? Auf einer anderen Veranstaltung in Washington, bei der der Vize-Bundeschef der AfD, Kai Gottschalk, teilgenommen hat und ein anderer Bundestagsabgeordneter, die das auch im Nachhinein verteidigt haben. Und auch Herr Frohnmeier wurde im Landtagswahlkampf ja in einem Interview danach gefragt, ob er die erste Strophe des Deutschlandliedes für problematisch hält. Und Sie sagten ja, Sie fänden es albern, wenn man das als problematisch finden würde. Also da heißt es ja, ist es ja auch. Also Deutschland, Deutschland verboten. Über alles, von der Maas bis an die Kulturgut. Memel, von der Edge bis an den Belt, also Gebiete, die längst nicht mehr zu Deutschland gehören. Sie haben recht, dass es nicht verboten also Sie haben, ist. Aber deswegen frage ich, ob dort auch diese erste Strophe gesungen worden ist, dort in New York nicht, aber offensichtlich in Washington, das ist ja gut belegt. Das der heißt, Gast, ist für Sie, Herr Frohnmeier, Entschuldigung, die Frage... Der Gastgeber wollte den dort Anwesenden quasi einen Gefallen tun und seinen Respekt zeigen und hat die deutsche Nationalhymne gesungen. Und, die erste Strophe. Er hat auch die erste Strophe gesungen, weil ihm nicht bekannt war. Ich hatte die Möglichkeit, mit ihm zu sprechen, dass das in Deutschland unüblich ist. So, und die dort anwesenden Kollegen, Abgeordneten, wollten eben in diesem Moment auch nicht unhöflich sein. Sie finden es ja albern, das als verpönt zu bezeichnen, obwohl die Nationalsozialisten ja die erste Strophe des Deutschlandlieds gesungen haben, zusammen mit dem Horst-Wessel-Lied. Die haben auch Hallo gesagt. Seitdem das sehr klar verknüpft ist, einfach mit einem Revanchismus. Das ist doch albern. Seitdem von extremen Rechten verwendet wird die erste Strophe des Deutschlandlieds. Die Nationalsozialisten haben viel missbraucht. Und deswegen sollte man nicht in Deutschland anfangen zu sagen, nur weil die Nationalsozialisten mal etwas gesagt haben, gesungen haben oder was auch immer, trennen wir uns für immer davon. Das ist eine Form von Hysterie für mich. Das heißt, damit, aber das heißt, Herr Frohnmeier, das wird jetzt langsam revisionistisch. Also, Herr Frohnmeier. Darf ich noch mal ganz kurz, Sie dürfen sofort, noch mal klare Frage. Ist es okay, die erste Strophe des Deutschlandliedes zu singen? Ich würde es nicht tun, aber ich kann es niemandem verbieten. Warum würden Sie es nicht tun? Weil ich glaube, dass es heutzutage eher unüblich ist. Es wird auch als unpassend empfunden. Ja, aber es ist legal, es ist niemandem verboten. Sie sagen, es wird empfunden. Die Frage ist, wie Sie es empfinden. Also ich habe damit kein Problem. Mit der ersten Strophe? Nein, das ist unsere Nationalhymne. Die erste Strophe ist nicht die Nationalhymne, sondern die dritte Strophe des deutschen Lieds ist die Nationalhymne. Und schon kurz nach dem Ende des Nationalsozialismus, wenige Jahre später, wurde entschieden, die erste Strophe nicht mehr zu singen. Herr Lanz, mir ist eine Sache extrem wichtig, weil ich das hier nicht, weil ein Millionenpublikum guckt sicherlich zu, wenn man sagt, man muss sich schämen, Deutscher zu sein. Ich weiß nicht, wer einen Einbürgerungsprozess von Ihnen hinter sich hat. Ich habe den Einbürgerungsprozess hinter mir. Und ich will Ihnen nur sagen, ich bin in Hannover zur Welt gekommen, 1993. Ich bin 2015 eingebürgert worden, weil ich lange warten musste aufgrund der Gesetzgebung. Es war nicht so ganz einfach als bosnischer Staatsbürger. Damals, die bosnische Staatsbürgerschaft habe ich nicht mehr. Wissen Sie, wie stolz meine Eltern waren, meine gesamte Familie, mein Freundeskreis? Und wir haben auch die Nationalhymne gesungen, aber die richtige, gemeinsam im Rathaus in der Landeshauptstadt Hannover. Und egal, wo ich auftrete, und vor allem auch im Herkunftsland meiner Eltern, wenn ich sage, ich komme aus Deutschland, höre ich von vielen Leuten, sei es in Bosnien, in Kroatien, im Kosovo oder auch international, wir mögen unsere deutschen Partner. Ich muss mich, sage ich Ihnen ganz offen, nicht schämen, dafür Deutscher zu sein. Ganz im Gegenteil. Wissen Sie warum? Denn unser Land fußt auf einer Verfassung. Und die hat vor einigen Jahren 75-Jähriges gefeiert. Und ich kann Ihnen sagen, diese Verfassung ist mit das Beste, was es gibt. Und es lohnt sich, für diese Verfassung Politik zu machen. Und so wie Sie über die Verfassung, über unsere Nationalhymne, über dieses Land sprechen, also so übernimmt man keine Verantwortung als Parlamentarier für dieses Land. Wie habe ich denn darüber gesprochen? Sie sind nicht negativ. Also, Sie sagen ja jetzt, dass Sie sich schämen unser müssen, Deutscher zu sein. Ist großartig. Sie müssen, ich bin auch Verfassungspatriot, aber nicht nur. Sondern auch Deutschland macht noch ein bisschen mehr aus wie unser Grundgesetz. Also dann hoffe ich schon, dass Sie auch eine sehr schwierige Geschichte, die wir nicht relativieren sollten. Ja, die sollten wir nicht relativieren, aber gibt es nicht auch schöne Aspekte unserer Geschichte? Die Wiedervereinigung, ein Willy Brandt, richtig, haben Sie recht. Herr Frommeier, das haben Sie ja nicht gemeint, weil das ist ja nicht das Erbe, das man jetzt getrost vergessen sollte, ne? Also nochmal, ich hatte ausgeführt, wie ich das meinte. Entschuldigung, die Wiedervereinigung ist ja nicht das Erbe, das wir alle vergessen wollen. Nein. Sie wollen ja einen anderen Teil des Erbes vergessen. Und Sie haben mir immer noch nicht beantwortet, welchen Teil, sondern kommen mit irgendwelchen woken Geschichten, irgendwelchem Kulturkampf-Quatsch, den man sich hier lernen muss. Nein, wir erleben doch, dass heutzutage... Haben Sie doch recht, so empfinde ich das zumindest. Ja? Haben Sie recht, aber die Antwort auf meine Frage steht immer noch. Sie haben mich doch gefragt, wie ich das gemeint habe. Ich erkläre Ihnen, wie ich es gemeint habe, und dann müssen Sie auch irgendwann mal damit okay sein. Oder wissen Sie besser, wie es gemeint ist? Die Tage, an denen wir uns für unser Erbe entschuldigt haben, sind vorbei. Ich frage es jetzt noch mal, für welches Erbe haben Sie sich entschuldigt? Ich möchte mich nicht dafür entschuldigen müssen oder schämen, Deutscher zu sein. Niemand muss das. Ich habe einen positiven Bezug zum anderen. Natürlich, zum eigenen. Wir erleben doch immer wieder, dass es hier in Deutschland von Seiten selbst der Politik Angriffe auf die eigene Identität gibt. Debatten darüber, ob noch auf dem Reichstag geschrieben sein sollte, dem deutschen Volke oder wie im Garten des Reichstags steht, der Bevölkerung. Ich kenne die Debatte nicht. Die Debatte kenne ich nicht. Tut mir leid. Ich habe noch eine andere Frage. Magerbewegung ist ja wirklich ein interessantes Stichwort. Das wäre der Punkt, den ich auch würde noch mal gerne machen wollen. Ja, Frau Poliarin, machen Sie bitte. Machen Sie. Ich glaube, wir drehen uns ein bisschen im Kreis. Ich würde gerne noch mal zurückkommen zu der transatlantischen Komponente. Weil wenn wir uns die Rede von Marco Rubio in München angucken, dann hat er ja auch gesagt, das glorreiche Erbe, das die Europäer und die Amerikaner gemeinsam repräsentieren, verteidigt. Ich habe mich nachher mit Brasilianern im Raum unterhalten. Die haben das Erbe, was die Europäer und die Amerikaner in die Welt getragen haben, sehr negativ empfunden. Also es war ja eine Rede, wo es auch um Vergangenheit ging, die Glorifizierung unserer gemeinsamen Vergangenheit. Und das würde ich einfach gerne kurz festhalten. Das ist meines Erachtens gerade schon, und das haben Sie ja selber auch gerade gesagt, ein Projekt gibt, auch seitens der MAGA-Regierung. Es steht in der nationalen Sicherheitsstrategie drin, dass die patriotischen Parteien Europas, ich nehme an, die AfD würde sich stolz dazu zählen, die Rettung vor der zivilisatorischen Auslöschung in Europa sind, dass Europa falsch abgebogen ist und dass sie in vielerlei Hinsicht ja übereinstimmen. Die Ablehnung der Europäischen Union, Sie sagen, das ist Wokeness, quasi als das ist alles Gaga. Sie sagen, es gibt einen Klimakult, das sagt Marco Rubio auch. Und ich würde einfach nur gerne noch mal auf die ideologische Nähe hinweisen. Und meines Erachtens gibt es da schon so ein gemeinsames Projekt. Das ist nicht nur die AfD, das ist Viktor Orban in Ungarn. Und das ist der Versuch, wir glauben nicht an offene Grenzen, wir glauben nicht an 80 Geschlechtertypen, wir glauben auch nicht, dass eine Industrienation wie Deutschland sie ist, beispielsweise mit Windrädchen und mit Sonnenkollektoren aufrechterhalten werden kann. An Zivilisation. Da haben wir viele Gemeinsamkeiten mit den an das Christentum, an unser kulturelles Erbe. Und Sie versuchen den Westen, oder das ist eine Redefinition, oder es ist eine andere Definition des Westens, als die, die zum Beispiel ich vertrete. Und ich möchte das einfach nur jetzt mal so nebeneinander stellen, dass es eben diese absolute ideologische Nähe gibt. Klar. Und jetzt auch eine Distanzierung im Zuge des Iran-Krieges davon nicht ablenken sollte, sondern dass ich das einfach nur kurz genau das habe ich versucht, Moment, vorhin herauszuarbeiten. Ich wollte erklären, dass man außenpolitisch mal andere Auffassung sein kann. Genau, aber dass es aber sehr mit viele innenpolitische Bewertungen gibt, wo wir übereinstimmen. Und das finde ich auch richtig und gut so. Und dass Sie eine andere Ansicht darauf haben, das Ihnen ja auch unbenommen. Absolut. Wir können in einer Demokratie alle für unterschiedliche Ansichten, Konzepte und Modelle werben. Und die Bevölkerung hat das, die deutschen Bürger, in der Hand. Deswegen gibt es ja auch diese Sendung. Wir diskutieren das ja häufig. Herr Vollmer, noch eine Frage. Ich habe Tino Chrupalla in der Sendung hier danach gefragt. Ganz kurz vor der Wahl in Baden-Württemberg. Waren Sie wieder in Amerika? Das hat in Ihrer eigenen Partei Kritik ausgelöst. Ich habe das, um offen zu sein, nicht so ganz verstanden, weil ich mitgekriegt habe, dass Sie sehr intensiv Wahlkampf gemacht haben. Ich bin der Letzte, der das zu bewerten hat. Ich werfe Ihnen das auch nicht vor. Habe aber mitgekriegt, da gab es eine große Irritation auf Seiten Ihrer Parteivorsitzenden, die nicht mal wussten, dass Sie zur Abschlussveranstaltung gar nicht erscheinen würden. Das müssen Sie aber parteiintern klären. Was war in deiner Amerika? So bitte? Das ist nicht so richtig, aber schön, dass Sie mir Gelegenheit geben, nachdem das schon in der letzten Sendung mal aufgeworfen wurde, mich auch dazu zu äußern. Also Baden-Württemberg hat eine wahnsinnig enge Kooperation oder Verbindung, insbesondere wenn wir auf den Handel schauen mit den Vereinigten Staaten. 30% unserer Autos und Fahrzeugteile gehen dorthin. Ich habe dort den Staatssekretär für Wirtschaft, den Vizewirtschaftsminister getroffen. Mhm. Und wir haben auch unter anderem natürlich über solche Fragen der Wirtschaftskooperation miteinander gesprochen und geredet. Und das war Plan unseres sogenannten 9-Punkte-Programms, auch für die Wahl in Baden-Württemberg, da gab es einen Punkt 9, in dem wir versprochen und herausgestellt haben, dass wir gerade in diesen schwierigen Zeiten, in denen wir uns befinden, die deutsch-amerikanischen Beziehungen mit Blick auf die Wirtschaft forcieren wollen. Das ist für Baden-Württemberg gerade wichtig, da geht es ja um das gerade. Das hat übrigens niemanden, wie das immer wieder dargestellt wurde, hart irritiert, sondern... Da muss ich Ihnen jetzt widersprechen. Ganz kurz, es war Teil des 9-Punkte-Plans, es wurde über Wochen und Monate vorbereitet. Wir wussten leider nicht... Ich rechtfertige mich nicht, ich erkläre einfach mal, weil Sie es ja angesprochen haben, wie es dazu kam. Wir wussten natürlich nicht, dass es zu diesem Krieg mit dem Iran kommt. Und weil ja auch immer so ein bisschen damit schwang, dass das negativ gesehen wurde, insbesondere bei der Welt, hatte ich das auch gesehen, dass das so aufgegriffen wurde. Wir haben eine Nachwahlbefragung. Fünf Tage vor der Wahl. Man kann einfach den Parteichef zitieren. Tino Chrupalla hat, ich glaube auch sogar hier in der Sendung gesagt, mittlerweile weiß auch Herr Frohnmeier, dass das nicht die schlaueste Idee war, in der absoluten Endphase des Wahlkampfs dann noch mal nach Amerika zu reisen. Aber noch mal, nicht mein Thema. Das ist Frau Weidel hatte sich am Wahlabend in Baden-Württemberg ähnlich geäußert. Ist auch wurscht. Wen haben Sie da noch getroffen? Haben Sie auch Leute aus der religiösen Ecke dort getroffen? Wie meinen Sie das, aus der religiösen Ecke? Ja, aus der amerikanischen evangelikalen Ecke. Ich hatte dort viele Termine. Und über die Termine, über die ich sprechen konnte, die habe ich auch öffentlich gemacht. Es war übrigens eine Falschdarstellung, dass man da nur zwei Termine hatte. Aber ich kann halt nicht zu jedem Termin Weltjournalisten mitbringen. Also Sie sagen, da waren nur zwei Termine? Im Politico-Podcast Inside AfD haben wir, meine Kollegin Pauline von Petzold und ich, darüber berichtet, dass Sie in Washington an zwei Terminen teilgenommen haben. Meine Kollegin war ja mit dabei. Das ist zwei öffentliche Termine waren sozusagen. Sie hat ja auch mit Ihnen darüber gesprochen. Es war ein Kongress von der Europa-Fraktion, souveräner Nation, die Rechtsaußenfraktion im Europaparlament zusammen, an der Herr Frohnmeier teilgenommen hat. Unter anderem auch der Sprecher des US-Repräsentantenhauses, Mike Johnson. Johnson hat daran teilgenommen. Und dann gab es noch ein anderes Treffen. Und was Sie ja auch bestätigt haben, dass Ihr Ziel war, beispielsweise ein Treffen mit Mike Johnson, und dass das ja nicht geklappt hat und dass Sie sich da mehr vorgenommen hatten. Doch, also was, Herr Schindler, was war das zweite Treffen? Veranstaltung gesehen, Herr Johnson. Ja, Sie haben sich da kurz gesehen und begrüßt, aber das ist was anderes als ein Termin, in dem man sich zu zweit trifft und austauscht. War das auch, ging es da auch um sozusagen diese sehr wichtige evangelikale Bewegung in Amerika? Haben Sie sich mit denen auch getroffen? Nein, also ich hatte es ja gesagt, ich hatte Termine im State Department, und natürlich ging es für mich vor allem darum zu schauen, was wird denn aus der baden-württembergischen Wirtschaft? Ich möchte, dass die A-Klasse wieder in Baden-Württemberg und nicht in Ungarn gebaut wird. Und das haben Sie in Amerika verhandelt? Nein, aber dafür müssen wir einiges hier in Deutschland tun. Wir müssen vor allem die Standortbedingungen hier wieder verändern. Wir brauchen bezahlbare Energie, all diese Punkte. Ja. Und das sind Themen, die kann und muss man auch miteinander besprechen. Okay. Also, danke ganz herzlich. Viel gelernt heute. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Und wir sind am Dienstag wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.